Book 2 86 86 Pertanyaan masa lampau 2 Fragen Vergangenheit 2 Fragen Vergangenheit 2 Dasi mana yang sudah Anda pakai? Welche Krawatte hast du getragen? Welche Krawatte hast du getragen? Mobil mana yang Anda beli? Welches Auto hast du gekauft? Welches Auto hast du gekauft? Koran mana yang tidak menjadi langganan Anda lagi? Welche Zeitung hast du abonniert? Welche Zeitung hast du abonniert? Siapa yang Anda lihat? Wen haben Sie gesehen? Wen haben Sie gesehen? Siapa yang Anda temui? Wen haben Sie getroffen? Wen haben Sie getroffen? Siapa yang Anda kenal? Wen haben Sie erkannt? Wen haben Sie erkannt? Kapan Anda bangun? Wann sind Sie aufgestanden? Wann sind Sie aufgestanden? Kapan Anda mau mulai? Wann haben Sie begonnen? Wann haben Sie begonnen? Kapan Anda berhenti? Wann haben Sie aufgehört? Wann haben Sie aufgehört? Kenapa Anda terbangun? Warum sind Sie aufgewacht? Warum sind Sie aufgewacht? Kenapa Anda menjadi guru? Warum sind Sie Lehrer geworden? Warum sind Sie Lehrer geworden? Kenapa Anda naik taksi? Warum haben Sie ein Taxi genommen? Warum haben Sie ein Taxi genommen? Dari mana Anda berasal? Woher sind Sie gekommen? Woher sind Sie gekommen? Kemana Anda pergi? Wohin sind Sie gegangen? Wohin sind Sie gegangen? Di mana Anda berada? Wo sind Sie gewesen? Wo sind Sie gewesen? Siapa yang menolong Anda? Wem hast du geholfen? Wem hast du geholfen? Kepada siapa kamu menulis? Wem hast du geschrieben? Wem hast du geschrieben? Pertanyaan siapa yang kamu jawab? Wem hast du geantwortet? Wem hast du geantwortet?